So, jetzt einmal ein schwäbisches Lied, gell? Was auch ein bisschen mit Sexualität zu tun hat. Das ist der Schupfnudelboogie. Das ist der Schupfnudelboogie, yeah. Ich stand auf Bubenspitz. Das ist kein Witz. Das ist der Schupfnudelboogie. Das ist der Schupfnudelboogie, yeah. Ich stand auf Bubenspitz. Das ist kein Witz. Manch einer nennt mich schwule Sau, weil ich so gern auf Bubenspitz rumkau. Das ist der Schupfnudelboogie. Das ist der Schupfnudelboogie, yeah. Das ist der Schupfnudelboogie. Das ist der Schupfnudelboo-boo-boo-boo. Ein Bubenspitzler sind das Allergrößte auf der Welt. Bubenspitzler schmecken wunderbar. Ein Bubenspitzler sind das, was mir unglaublich gefällt. Bubenspitzler und dein Traum wird wahr. Das ist der Schupfnudelbah. Das ist der Schupfnudel. Ah. Das ist der Schupfnudelboogie. Das ist der Schupfnudelboogie, yeah. Ich stand auf Bubenspitz. Das ist kein Witz. Das ist der Schupfnudelboogie. Das ist der Schupfnudelboogie, yeah. Ich stand auf Bubenspitz. Das ist kein Witz. Manch einer nennt mich schwule so. Warum eigentlich? Mit Erdbeer und Salat, Gemüse macht's mir richtig Spaß. Ich glaub, ich bin ein Trailenieur und gebe richtig Gas. Ich esse auch gern ein Sauerkraut mit Blauspitz und den Schupfnudel. Boogie, boogie, baby, come on, boo. Scheiß Space-Taste, stimmt. Island, zack, und das war's.